Sie hören einen Vortrag von Stefan Kriegert zum Thema Rassismus und Wertgesetz, vorgetragen in der Veranstaltungsreihe 2010 der Jugendinitiative gegen Rassismus und Antisemitismus und der DGB-Jugend Regensburg. Ja, vielen Dank. Rassismus und Wertgesetz heißt das Ganze, und der Vortrag war eigentlich schon vor, ich glaube, einem Jahr oder so geplant und auch schon angekündigt. Wir haben das damals dann in Absprache mit den Veranstaltern, und ich habe sie ein bisschen genötigt dazu, dass wir das Thema kurzfristig ändern. Das lag daran, dass im letzten Jahr im Sommer bekanntlich im Iran plötzlich diese Protestbewegung losgegangen ist, und nachdem ich gerade zu dem Thema Iran sehr viel gearbeitet habe, mir das damals so immer ein Anliegen, also es wäre mir damals sehr merkwürdig vorgekommen, wenn im Iran irgendwie gerade Millionen Menschen irgendwie endlich genau das machen, was man sehr begrüßen konnte und ja auch weiterhin kann, nämlich für ihre Freiheit auf die Straße zu gehen, so einen eher abstrakt und theoretisch gehaltenen Vortrag über Wertgesetz und Rassismus zu halten. Aber natürlich ist das ein Thema, sowohl der Rassismus als auch das Wertgesetz, was nicht einfach verschwindet, und dementsprechend ist das, glaube ich, sehr sinnvoll, das jetzt heute nachzuholen. Rassismus ist natürlich auch ein irgendwie sehr aktuelles und naheliegendes Thema, und ich fürchte und vermute, wir werden nicht ganz drum herum kommen, über Sarrazin, Islamkritik und alle möglichen anderen Dinge zu reden, die einem wahrscheinlich irgendwie durch den Kopf gehen, wenn man irgendwie den Begriff Rassismus heute hört. Der Vortrag selber ist allerdings ganz anders angelegt. Der ist sehr, sehr theoretisch konzipiert. Und ich werde versuchen, einfach mal so ein bisschen so eine Art Input zu geben, weil, wie gesagt, die ursprüngliche Idee genau darauf abgezielt hat, sich Gedanken darüber zu machen, wie hängen eigentlich Rassismus und die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen, sprich also der Kapitalismus, die Kapitalverwertung, zusammen. Daher auch dieser Titel Rassismus und Wertgesetz. Wert ist also hier immer gemeint im Sinne der Kritik der politischen Ökonomie. Ja, Wert. Also immer, wenn ich jetzt mal irgendwas von Wert rede, ist das gemeint und nicht sowas wie Werte und Normen oder irgendwie sowas, sondern Wert als eine ökonomiekritische Kategorie. Es ist insofern merkwürdig, oder man könnte es als merkwürdig betrachten, und wie ich gehört habe, haben das auf Facebook auch einige Leute bereits geäußert, dass jemand wie ich über das Thema Rassismus spricht, denn in diversen Publikationen kann man nachlesen, dass ich selber ein Rassist sei. Vor ein paar Tagen stand das wieder auf Indie Media Deutschland, aber auch in Medien, die nicht die Qualität des großen Qualitätsmediums in die Media haben, kann man sowas nachlesen. Zum Beispiel im Neuen Deutschland standen solche Sachen auch schon, also eine Zeitung, die ja doch eine gewisse Verbreitung hat. Eine der Fragen, über die ich gerne reden würde, ist, warum nicht nur ich, sondern eine ganze Reihe von Leuten genau mit diesem Vorwurf seit geraumer Zeit konfrontiert sind, was das also für ein Bedürfnis ist, von einem ziemlich sinnentleerten Rassismusbegriff ausgehend, alle möglichen Leute halt als Rassisten zu taxieren, oder, auch darauf werde ich nachher nochmal gesondert eingehen, mit dem schönen neuen Wort Islamophobie zu konfrontieren und ihnen das zum Vorwurf zu machen. Eigentlich habe ich mir auch gedacht, bei der Vorbereitung dieses Vortrags sollte hier jemand ganz anders sitzen, nämlich jemand, der ebenfalls mit diesem Rassismusvorwurf konfrontiert ist, und zwar schon seit Beginn der 90er Jahre, nämlich Clemens Nachtmann, ein Redakteur und Autor der Zeitschrift Bahamas. Warum sollte der hier sitzen? Ganz einfach aus dem Grund, weil der in der vorletzten Nummer, glaube ich, der Bahamas einen wirklich ausgesprochen guten Artikel, wie ich finde, mit dem Titel Rasse und Individuum publiziert hat, auf dem ich mich dann auch in dem Vortrag mehrfach beziehen werde und teilweise auch daraus längere Passagen vorlesen werde. Clemens Nachtmann ist Anfang der 90er Jahre im Zusammenhang mit dem Konkretkongress, wenn das irgendjemand noch was sagt, ich glaube 1993 war das, da gibt es noch ein Video vor, kann man sich im Internet ein paar Sachen angucken, teilweise sehr unterhaltsam. Damals gab es einen kleinen Skandal auf diesem Kongress, weil Christoph Türke, ein Philosophieprofessor, ich glaube im Augenblick in Leipzig, weiß ich aber nicht genau, der eben in der Tradition der kritischen Theorie ein paar sehr instruktive Bücher geschrieben hat, dort ein Referat gehalten hat und schlicht und einfach dieses damals schon mehr oder weniger durchgesetzte linke Dogma, dass man unter gar keinen Umständen das Wort Rasse verwenden dürfe, nicht mitgemacht hat und einfach nochmal sehr grundsätzlich versucht hat aufzudröseln, woher der Begriff der Rasse eigentlich kommt, was das dann heute bedeutet, wie man eigentlich sinnvoll von Rassismus sprechen kann und vor allem, wie man eben auch nicht sinnvoll von Rassismus sprechen kann. Und das hat zu einer geradezu reflexhaften Reaktion von vielen Anwesenden, einer der prominentesten war die moralische Superlinke Jutta Ditfurth, ja, die sich wahnsinnig empört hat darüber und noch bevor Christoph Dürke überhaupt 10 Minuten, glaube ich, von seinem Vortrag, der sehr theoretisch auch aufgebaut war, zu Ende bringen konnte, sich fürchterlich aufgeregt hat und der Vortrag musste mehrmals abgebrochen werden. Daraus ist dann eine längere Diskussion entstanden und Clemens Nachmann war einer der ganz wenigen damals, die Christoph Dürke verteidigt haben. Und wie ich finde, auch wenn ich nicht jedes Argument, was da zur Verteidigung von ihm angebracht wurde, richtig fand, insgesamt doch sehr zu Recht ihn verteidigt haben. Allein schon deswegen, weil das wirklich so ein klassischer Fall von einer Abwehrreaktion war. Also auch an der Lautstärke, wie da irgendwie sowohl auf diesem Kongress als auch in der späteren Debatte, an dieser Schärfe der Kritik, die dort, oder es war gar keine Kritik, sondern wie diese Ablehnung formuliert wurde, hat man sehr schnell gemerkt, dass es auch nicht ein sehr empfindliches Thema ist und dass es gar nicht möglich ist, da vernünftig drüber zu reden und irgendwie Argumente auszutauschen, sondern dass das sehr, sehr aufgeladen ist. Wie gesagt, also eigentlich wäre das gut, wenn ich als Nachmann da sitzen würde, weil der sich gerade jetzt wieder aktuell anhand dieses Aufsatzes sich genau mit dem Thema beschäftigt hat. Ich kann also nicht mehr machen, als nur nachdrücklich auf diesen, wie ich finde, sehr guten Beitrag hinweisen. Ich würde auch sicher bei diesem Bezug auf diesen Beitrag nicht jede einzelne Formulierung so wählen. Kann ich auch gar nicht, weil der Genosse Nachmann viel besser formulieren kann als ich. Ich glaube aber, dass er doch ganz entscheidende Punkte, die bei diesem Thema Rassismus anzusprechen sind, sehr gut auf den Punkt bringt. So auch den Grund dafür, warum eben Autoren wie er oder eben auch jemand wie ich oder eine ganze Reihe von anderen Autoren so gerne als Rassisten gebrandmarkt werden. Clemens Nachmann schreibt da, Rassismus ist heute ein ideologisches Stichwort eines antirassistischen Rackets, das jeden Realitätsbezugs entbehrt, das seine Mitglieder vielmehr nur als Ausweis von Gesinnungsfestigkeit und Ehrbarkeit vor sich hertragen und das ihnen als probates Mittel dient, um nach Willkür und freiem Ermessen festzulegen, wer gerade als Rassist zu gelten hat. Und dieses antirassistische Racket, das sind heutzutage fast alle. Längst ist die Gegnerschaft zum Rassismus keine Domäne der Linken mehr, sondern offizielle Staatsräson und Common Sense aller Ehrbaren und Wohlmeinenden. Und das ist die erdrückende Mehrheit. Weiter schreibt er dann völlig folgerichtig über den Antirassismus. Antirassismus ist ein Ticket, ein Kombipaket an Selbsteinschätzungen, Haltungen und darauf beruhenden Verhaltensweisen. Der Anspruch, eine moralisch saubere und politisch wirksame Gegenposition zum Rassismus einzunehmen. Und dazu zählen unbedingt, das Wort Rasse und alles, was daran erinnern könnte, aus seinem Wortschatz zu verbannen, offen sein für den anderen und seine Kultur, Religion, Sitten und Gebräuche, nur respektvoll über andere Kulturen sprechen, über die eigene eher gar nicht oder schamhaft bis abschätzig, weil die ja den Imperialismus, also die Unterdrückung fremder Kulturen, repräsentiere, da überhaupt kein Urteil über die Fremden und ihre Gewohnheiten fällen, denn das wäre ja eurozentristische Anmaßung und die Verlängerung dieses Imperialismus, sondern lieber das Selbstverständnis der Fremden übernehmen, sich zurückhalten und dabei symbolisch Schuld abtragen. Mit, wie ich denke, guten Gründen plädiert Nachmann, durchaus in Anlehnung an Christoph Türke, der das damals Anfang der 90er Jahre schon gefordert hat, dafür, so einen völlig sinnentleerten Rassismusbegriff durch jenen der Fremdenfeindlichkeit zu ersetzen. Ich will aber in diesem Vortrag, also in diesem, quasi in diesem Input für die Diskussion, doch einiges zum Rassismus sagen, aber eben zum Rassismus in seiner, wie ich das nennen würde, ursprünglichen Bedeutung. Etwas zu seiner historischen Entstehung im Kolonialismus und eben in Bezug zu sowas wie einer Kritik der politischen Ökonomie und dieser Titel Rassismus und Wertgesetz. Denn ich denke, man hat das Problem natürlich auch immer noch nicht wirklich im Begriff, wenn man jetzt einfach Fremdenfeindlichkeit statt Rassismus sagt, allein schon deswegen, da dem Fremdenfeind ja nun keineswegs jeder Fremde gleich fremd ist. Ja, also da werden ja offensichtlich sehr große Unterschiede gemacht und wie das dann geschieht. Ja, also wer da als besonders fremd und dementsprechend auch bedrohlich wahrgenommen wird und vielleicht weniger fremd, obwohl das irgendwie auch Fremde sind, das hat, denke ich, doch etwas mit dem Rassismus im ganz klassischen ursprünglichen Sinne zu tun. Was ist nun sozusagen Rassismus im klassischen ursprünglichen Sinne? Also so, wie ich auch denken würde, dass das auch heute natürlich noch ein sinnvoller Begriff wäre. Auch dazu nochmal etwas ausführlicher Clemens Nachbarn, der also meint, unter Rassismus sei heute sinnvollerweise im Prinzip nur das zu verstehen. Er schreibt dort, keine Klassifikation wäre sinnvoll möglich, würde ja nicht am Objekt etwas entgegenkommen. Die unterschiedliche Pigmentierung der menschlichen Haut ist eine objektive Gegebenheit und keine bloße Erfindung. Das richtet sich natürlich ganz stark gegen diese inzwischen auch an den Universitäten sehr verbreitete Mode, alles Mögliche als Konstruktion darzustellen. Ja, also von der Nation, wo das ja eine gewisse Berechtigung hat, bis hin aber eben auch zu naturgegebenen Fakten, wo dann irgendwie auch gesagt wird, ja, das sei eigentlich bereits rassistisch, wenn man überhaupt davon redet, dass es sowas wie Natur oder natürliche Sachen bei Menschen gäbe, das sei letztendlich auch alles konstruiert. Genau dagegen richtet sich das. So wird also einfach der Fakt zur Kenntnis genommen, dass es dabei um keine bloße Erfindung geht. Nachmann weiter, bei aller Kritik am bürgerlichen Klassifikationsbedürfnis als solchem und eingeräumt, dass eine Klassifikation bereits von sich aus zu expliziten Wertungen tendiert, das wird also gar nicht in Abrede gestellt, dass das so ist, Rassismus beginnt aber erst dort, wo von vererblichen körperlichen Eigenschaften, hier also dem vererblichen Faktor Hautfarbe, auf fixe, natürliche und kollektiv vererbbare Eigenschaften wie Intelligenz, Temperament, Kultur, Charakter und so weiter geschlossen wird, wo man also einen fixen und vererbbaren kollektiven Wesenskern des Menschen annimmt. Rassismus ist also die Lehre von der erbgenetisch bedingten, das heißt natürlich gegebenen und damit unveränderlichen charakterlichen kulturellen Ausstattung von Menschengruppen unterschiedlicher Herkunft. Und das, so Nachmann weiter, ist die einzige enge und präzise eingegrenzte Definition, die sich geben lässt. Und nur eine gesellschaftliche Praxis, die unter Berufung auf diese, sei es wissenschaftlich verbrämte, sei es vulgär vorgetragene Auffassung, Menschen sortiert, schikaniert, diskriminiert, versklavt, ausbeutet, beherrscht und ermordet, nur diese kann legitimerweise rassistisch genannt werden. Um darüber jetzt zu diskutieren, wie sinnvoll das ist, könnte ich natürlich einfach den ganzen Text von Clemens Nachbarn vorlesen. Wie gesagt, das will ich jetzt aber nicht machen, sondern ich würde gern Folgendes versuchen. Ich würde gern als erstes kurz die Überlegungen von jemand anderem skizzieren und referieren, nämlich von jemandem, der heute, glaube ich, ziemlich unbekannt ist, nämlich von Peter Schmidt-Egner. Das ist ein Autor, der in den 70er Jahren einen sehr langen Aufsatz und dann später auch ein Buch geschrieben hat, dem auch der heutige Vortrag seinen Titel verdankt, eben Wertgesetz und Rassismus. Ein Text, der sehr wenig rezipiert wurde, der aber zu den ganz wenigen gehört, der eben schon sehr früh versucht hat, den Rassismus im Zusammenhang mit sowas wie einer Kritik der politischen Ökonomie zu diskutieren. Als zweites würde ich dann gern den Rassismus im Vergleich mit dem Antisemitismus darstellen und versuchen, da eine ganze Reihe von Unterschieden, die mir da sehr wichtig erscheinen, aufzuzeigen. Das vor allem deswegen, weil das, also es hat sich auch ein bisschen geändert, aber sehr lang war das in der Linken ja so üblich, dass man da eigentlich überhaupt keine Unterscheidung gemacht hat und das im Prinzip so als eins gesehen hat. Und der Antisemitismus halt dann Rassismus gegen Juden so ungefähr. Das war so die einzige Besonderheit daran. Als drittes würde ich gern ein paar Dinge dann zum Verhältnis von Nationalstaat und Nationalismus zum Rassismus sagen, denn die Diskriminierungen, die es heute natürlich auch gibt, ja, also ganz unabhängig davon, ob man jetzt den Rassismusbegriff noch für sinnvoll erachtet oder nicht, liegt es ja völlig klar auf der Hand, dass es haufenweise Diskriminierungen und sowas gibt, also Diskriminierung aufgrund der Herkunft, die haben natürlich sehr viel mit dem Nationalstaatsprinzip dann was zu tun, also auch dem Nationalismus. Und als letztes würde ich dann gern nochmal auf den heutigen Antirassismus zurückkommen, der sich eben bekanntlich und keineswegs zufällig, insbesondere in Warnungen vor einer angeblich grassierenden Islamophobie, gefällt. Das wäre so ungefähr das Programm und ihr merkt schon, es ist relativ umfangreich. Dementsprechend werde ich, wie immer, dann viele Sachen nur anreißen können und wir können dann ja ebenfalls wie immer in der Diskussion schauen, was davon weitergehendem Interesse ist oder dann auch gemeinsam versuchen, sich zu überlegen, okay, was heißt das denn jetzt eigentlich für die aktuellen Diskussionen? Ja. Ähnliches wie für den Antisemitismus gilt ganz sicher auch für den Rassismus. Beide Phänomene wurden und in gewisser Weise werden auch bis heute noch, gerade in linken Theorietraditionen, also vor allem in marxistischen Theorietraditionen, einfach nur als funktional für den Kapitalismus verstanden, was dann schon die ganze Erklärung für den Antisemitismus und Rassismus sein soll. Der bereits erwähnte Peter Schmidt-Egner stellte bereits in den 70er Jahren fest, dass der Zusammenhang von Rassismus und Kapitalismus in der Linken stets nur konstatiert, also nur behauptet wurde, aber eben eigentlich gar nicht der Versuch gemacht wurde, das auch irgendwie zu beweisen, also diesen Zusammenhang auch wirklich darzustellen. Er wurde nach Schmidt-Egner eben nicht als eine gesellschaftlich notwendige Bewusstseinsform der warenproduzierenden und austauschenden Gesellschaft, also des Kapitalismus, begriffen, sondern nur als ein Instrument der Unterdrückung der Länder der Dritten Welt. Schmidt-Egner hat sich genau diese Aufgabe nun bereits in den 70er Jahren gestellt. Er will den Rassismus als einen gesellschaftlich notwendigen Schein der bürgerlichen Gesellschaft nachweisen. Und darum, also weil das sozusagen sein Versuch war, ist er für so ein Thema wie Wertgesetz und Rassismus, im Zusammenhang von Kritik der politischen Ökonomie und Rassismus, denke ich, nach wie vor ausgesprochen wichtig, auch wenn diese Texte bereits mehrere Jahrzehnte alt sind. Um das zu machen, setzt er den Rassismus eben in Beziehung zur Existenz des Werts. Er sagt, wenn der Wert den abstrakten Grund der bürgerlichen Gesellschaft bildet, so muss dieser auch für den Rassismus als Bewusstseinsform gelten. Schmidt-Egner unterscheidet dann in der begrifflichen Entwicklung des Rassismus drei Stufen. Auf der Ebene der wahren Form müsse der Rassismus als notwendige Bewusstseinsform der bürgerlichen Gesellschaft begriffen werden. Auf der Ebene der Kapitalform geht es dann um die, wie er schreibt, objektive Möglichkeit des Rassismus als herrschende Bewusstseinsform dieser Gesellschaft. Und schließlich müssen die Bedingungen, unter denen die Möglichkeit des Rassismus in Wirklichkeit umschlägt, untersucht werden. Auf die historische Darstellung und der konkreten Bewegung dieses Begriffs, also eine historische Darstellung, wie der Rassismus sich von Kolonialismus bis heute entwickelt hat, verzichtet er ganz bewusst. Also das müsste man dann daran anschließend eben leisten. Er betont aber, er besteht darauf, und das denke ich völlig zu Recht, dass die begriffliche Genesis des Rassismus die Voraussetzung überhaupt einer historischen Darstellung wäre. Und das ist etwas, also auch wenn man heute so aktuellere Publikationen zum Rassismus sieht, die beschränken sich in erster Linie aber auf Letzteres. Die versuchen einfach mal so einen historischen Überblick zu geben und sagen, ja, die beschreiben den Rassismus in erster Linie, versuchen aber gar nicht mehr diese Frage zu stellen, wie man dann eine begriffliche Herleitung von so einem Begriff versuchen könnte. Die Grundlage von seinen Überlegungen ist nun die Konstatierung der Scheidung der kapitalistischen bürgerlichen Gesellschaft und der ihr entsprechende Trennung der Individuen in dieser Gesellschaft in Citoyen und Bourgeois, die er in Anlehnung ans Marx-Text zur Judenfrage analysiert. Und davon ausgehend zeigt er dann auf, wie das Wertgesetz wohl, also die Gesetzlichkeiten der Verwertung, wie sie Marx in der Kritik der politischen Ökonomie beschrieben hat. Ich kann das jetzt immer, das müsste man jetzt natürlich alles selber noch referieren, was heißt das eigentlich? In so einem Rahmen von so einem Referat kann man da immer nur darauf verweisen. Ja? Also wenn hier von sowas die Rede ist, ist damit immer die marxische Kritik der politischen Ökonomie gemeint. Ja? Davon ausgehend zeigt er also, wie das Wertgesetz sowohl die Menschenrechte als auch deren Negation erzeugt. Das entwickelte Geldsystem ist demnach die Realisierung von Freiheit und Gleichheit in ihrer Abstraktion von ihrem eigentlichen Inhalt. Die formale Gleichheit in der Zirkulation, die das zentrale Element der bürgerlichen Ideologie darstellt, hat die reale Ungleichheit in der Produktion, wie sie in der Kritik der politischen Ökonomie anhand dieser Kategorie des Mehrwerts beschrieben wird, also Ausbeutung und so, zu ihrer Voraussetzung. Und nun stellt sich die Frage, warum die bürgerliche Gesellschaft historisch im Falle des Kolonialismus von ihrer eigenen Ideologie abgeht, also der abstrakten Gleichheit, und den Rassismus als eine Ideologie der Ungleichheit ganz offen propagiert. Den Hauptgrund für die Möglichkeit der Entstehung des Rassismus als Bewusstseinsform eben im Rahmen des Kolonialismus sieht Schmidt-Egner in der Struktur der kolonialen Wirtschaft in ihrem Verhältnis zur Ökonomie der Metropolen gegeben. Aufgrund der organischen Zusammensetzung des Kapitals greifen die Europäer in den Kolonien bei der Ausbeutung der Arbeitskräfte primär zur Form der Erhöhung des absoluten Mehrwerts, wohingegen in den Metropolen die Erhöhung des relativen Mehrwerts eine weitaus wichtigere Rolle spielt. Relativer Mehrwert heißt, dass man irgendwie, um es ganz einfach zu sagen, man lässt den Arbeitstag gleich lang, erhöht aber die Ausbeutungsrate durch sozusagen im Rahmen dieses Arbeitstages durch andere Maßnahmen, und absoluter Mehrwert würde einfach bedeuten, dass man den Arbeitstag permanent ausdehnt. Ja? Also dass man die notwendiger und das Verhältnis von notwendiger und Mehrarbeit dadurch verschiebt, dass man einfach die Ausbeutung absolut sozusagen intensiviert. Diese Extensivierung der Mehrarbeit in den Kolonien, die, wie Schmidt-Egner sagt, die ständige Erhöhung der Differenz von bezahlter und unbezahlter Arbeit, führt zur permanenten Senkung der wahren Arbeitskraft unter ihren Wert, was die Degradierung der kolonisierten Menschen zu Untermenschen im wahrsten Sinne des Wortes bereits impliziert. Durch den Zwang, unter dem Wert ihrer Arbeitskraft zu arbeiten, sind sie, so Schmidt-Egner, im wörtlichen Sinne minderwertig. Für Schmidt-Egner offenbart sich damit die Nahtstelle der Existenzbedingungen des Rassismus. Er schreibt, wenn der koloniale Arbeiter seine Arbeitskraft an der Oberfläche nicht mehr zu ihrem Wert verkaufen kann, so stellt sein Tauschwert kein Äquivalent, kein Gegenwert mehr dar. Er kann also auch auf der Zirkulationsebene als ein Gleicher nicht mehr anerkannt werden. Während also die, in Anführungszeichen, weißen Arbeitskräfte ihr Menschsein aus dem Verkauf der Arbeitskraft zu ihrem Wert schöpfen, werden die Arbeitskräfte in den Kolonien eben in diesem Prozess von Ware, Geld, Ware, wobei Ware, Geld in dem Fall also der Verkauf von Arbeitskraft ist, also Arbeitskraft wird gegen Geld verkauft, genau in diesem Prozess um ihr Menschsein gebracht werden. Aus der ökonomischen Zwangsläufigkeit, dass der Käufer die Arbeitskraft unter ihrem Wert kauft, um selbst gegen die Metropolen konkurrenzfähig zu bleiben, entfällt jegliche Möglichkeit einer formalen Gleichheit. Der Rassismus entspringt also nach Schmidt-Egner aus der, wie er schreibt, Differenz von historisch-moralischer Reproduktion und physischer Reproduktion. Die Wertbestimmung als Mensch wird vollends in Natur aufgelöst. Die Kolonialisierten werden also dadurch auf Tiernaturen reduziert. Und das sind dann auch genau diese Bilder, die in diesen klassischen rassistischen Vorstellungen und Beschreibungen man ja auch irgendwie sieht, so die Wilden, die Unzivilisierten und solche Sachen. Er schreibt, der Kolonisierte erscheint deswegen als tierisch, weil hier seine gesellschaftliche Bestimmung mit der ersten Naturbestimmung zusammenfällt. Und vor diesem Hintergrund erscheint dann auch der Kapitalexport als eine Art Kultur- und Zivilisationsexport. Bei den zu unterwerfenden Menschen, also den zu kolonisierenden, hat die Wertförmigkeit die menschliche Arbeit selbst noch überhaupt nicht erfasst. Dadurch, dass sie keinen Mehrwert produzieren, also keine Vergesellschaftungsweise im modernen kapitalistischen Sinne bisher überhaupt entwickelt haben, erscheinen sie als minderwertig oder auch wertlos. Als Subjekt wird also in der wertfetischistischen Sichtweise nur anerkannt, wer auch als Tauschender auftritt und als Tauschender auftreten kann. Und darin wäre dann sozusagen der Kern der historisch-begrifflichen Entstehung des Rassismus im Kolonialismus gesehen. Und das wäre übrigens also diese Überlegung, dass als Subjekt, damit also auch als dass als Gleiches anerkannt werden kann, dass als solches nur gesehen wird, wer auch als Tauschender auftritt, da das aber nur nebenbei, ließe sich natürlich dann auch einiges über den Zusammenhang von Kapitalismus und sowas wie Sexismus und Geschlechterdiskriminierung sagen, und zwar jenseits von diesen unsinnigen, modernen, poststrukturalistischen oder irgendwelchen Queer-Theorien, sondern eben genauso, wie das hier auch versucht wird, Sexismus zu begreifen, wiederum in Verbindung mit so einer Kritik der politischen Ökonomie. So viel, wie gesagt, etwas abstrakt und hoffentlich nicht zu voraussetzungsvoll in aller Kürze zu diesen Überlegungen von Schmidt-Egner zum Zusammenhang von Kritik der politischen Ökonomie und Wertgesetz. Nicht weniger theoretisch nun also ein paar Überlegungen zum Zusammenhang und auch zum Unterschied von Antisemitismus und Rassismus. Zwischen so rassistischen und antisemitischen Bildern gibt es natürlich eine ganze Menge von Gemeinsamkeiten und auch Übergängen. Und es ist eine lange Diskussion, inwiefern das nun in eins fällt, was da die Unterschiede sind und so. Auffällig ist, denke ich, dass vor allem in den 90er Jahren man beobachten konnte, dass der Rassismus sich in gewisser Weise von so klassischen rassistischen Bildern verabschiedet hat, in denen sich eben vor allem die Angst vor dem Rückfall in die Natur ausdrückte. Zeitweise werden die rassistisch Stigmatisierten dann auch so als Agenten der international operierenden Verbrechersyndikate imaginiert. Und ein Rassismus in so einer Ausprägung, das ist im Augenblick, glaube ich, wieder ein bisschen zurückgegangen, aber es war eine Zeit lang so mit so das Vorherrschende von so rassistischen Diskursen, wenn man das so nennen kann. Der Rassismus in diesen Ausprägungen präsentiert sich dann in gewisser Weise als eine Art verschobener Antisemitismus, der letztlich dann doch wieder zu seinem eigentlichen Objekt zurückfinden muss. Auch der Rassismus gegenüber Migranten rekurriert immer mal wieder ja auch auf antisemitische Motive, und das ist auch gar nicht so abwegig, denn diese als unterwertig oder als, wie gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes minderwertig Stigmatisierten sind für das rassistische Bewusstsein, genauso wie für einen antisemitischen Wahn, ja gar nicht in der Lage, weil sie Unterwertige, Minderwertige sind, zum Beispiel diese großen Migrationsströme irgendwie zu organisieren und das überhaupt in die Welt zu setzen und am Laufen zu halten. Auch hier raten dann letztendlich wieder irgendwelche im Hintergrund agierenden Konglomerate, wenn es explizit wird, dann eben irgendwelche Juden als Strippenzieher ins Visier, die sozusagen die eigentlichen Urheber dieser volkszerstörerischen Aktivitäten sein sollen. Der Antisemitismus, und das führe ich aus, um in so einer ersten Annäherung zu versuchen, deutlich zu machen, warum das ein Unterschied auch zum Rassismus ist. Der Antisemitismus richtet sich nicht nur einfach gegen Juden und auch keineswegs nur gegen den jüdischen Staat, was so eine der wichtigsten heutigen Ausprägungen des Antisemitismus ist, so eine Art geopolitische Reproduktion des Antisemitismus im Antizionismus, so wurde das schon mehrfach, wie ich finde, sehr richtig genannt, sondern dieser Antisemitismus richtet sich auch gegen alles, was als jüdisch imaginiert wird, also sozusagen gegen das, was Antisemiten als das jüdische Prinzip wahrnehmen. Dieser Antisemitismus speist sich aus Ressentiments, insbesondere gegen die Moderne, gegen die Zivilisation, gegen so Dinge wie Individualität, Abstraktheit, Künstlichkeit, Intellektualität, Liberalität, Ausschweifungen, Freizügigkeit und durchaus auch gegen sowas wie die Bürgerlichkeit in einem eher traditionellen, in einem klassischen Sinne. Diesem Antisemitismus gilt bekanntlich nicht nur alles Jüdische als böse, sondern auch umgekehrt alles Böse als jüdisch. Vor diesem Hintergrund stellt sich dann die Frage, inwieweit ähnlich strukturierte Ressentiments und Ideologien mit dem Antisemitismus vergleichbar sind. Und zwar nicht nur so dieser, sagen wir mal, klassische Rassismus gegenüber Schwarzen oder so. Der Massenmord an den Armeniern beispielsweise, also Beginn 20. Jahrhundert, der wurde durch Propaganda zum Beispiel gegen nicht-türkische Ausbeuter und Blutsauger vorbereitet. Die antichinesischen, die antichinesischen Ressentiments in Indonesien, die sowohl in den 60ern als auch in den 90er Jahren, also vor gar nicht so langer Zeit, zu regelrechten Pogromen geführt haben, weisen durchaus zahlreiche Übereinstimmungen mit den Elementen der antisemitischen Ideologie auf. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts agierten Antisemiten in Mexiko nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen Chinesen als Repräsentanten der Zirkulationssphäre. Doch trotz dieser strukturellen Ähnlichkeiten oder auch Ähnlichkeiten der Bildsprache, die da verwendet wird, also wie die jeweils zu attackierenden Leute da dargestellt werden oder womit sie identifiziert werden, trotz dieser Ähnlichkeiten bleibt, denke ich, darauf hinzuweisen, dass diese Übergriffe, auch diese pogromartigen Übergriffe, dass die doch eher Gemeinsamkeiten mit so mittelalterlichen Formen, also vormodernen Formen des Antisemitismus aufweisen. Ein zentrales Element des modernen Antisemitismus, nämlich diese wahnhafte Vorstellung von der weltbeherrschenden Macht von Juden und Jüdinnen, die findet sich bei diesen strukturell verwandten Ressentiments in aller Regel nicht. Und schon allein das ist, denke ich, allein vor diesem Hintergrund wird schon deutlich, wie unhaltbar dann auch die Rede von einer angeblichen Islamophobie ist, welche dem Antisemitismus strukturell verwandt sei, wie es insbesondere von Autoren so in der Tradition der, wenn das jemandem was sagt, der althusserischen Ideologietheorie heute behauptet wird. Wie gesagt, ich werde ganz am Schluss kurz nochmal auf diesen merkwürdigen Islamophobiebegriff dann zurückkommen. Da wird es noch ein bisschen weniger theoretisch. So sehr nun Rassismus und Antisemitismus auch zusammenhängen und miteinander durchaus korrespondieren, existieren doch zahlreiche Unterschiede und ein fundamentaler Unterschied. Es ist allein der Antisemitismus, der als auch von seinem Selbstverständnis als eine Art allumfassende Welterklärung auftritt und eine existenzielle Feinderklärung vornimmt. Eine Feinderklärung, die ohne Rücksicht auf alle individuellen und sozialen Eigenschaften vorgeht und alle von ihm Betroffenen auf bloße Opfer, letzten Endes auf zu vernichtendes Material reduziert. Er speist sich aus dumpfen Ressentiments, er artikuliert sich als eine Art konformistische Rebellion und er exekutiert die barbarischen Züge, welche die Zivilisation in ihrem Verlauf aus sich selbst heraus produziert. So wie es nun zwischen den rassistischen und antisemitischen Projektionen durchaus Übergänge gibt und natürlich auch Gemeinsamkeiten, ich kapriziere mich jetzt eher so auf die Unterschiede, weil ich das in dem Zusammenhang wichtiger finde, so gibt es durchaus auch Formen der Projektion, die, wo ich sagen würde, dass sie eine Vielzahl von sowohl rassistischen als auch antisemitischen Stereotypen in sich vereinen. Und da sind insbesondere die Ressentiments oder auch der Hass auf Sinti und Roma zu nennen. Ein Hass, der seit ungefähr 20 Jahren in den Sozialwissenschaften, inzwischen ist das so ein Begriff, der glaube ich auch gängiger Gebrauch findet, unter dem Begriff eines Antiziganismus versucht wird zu fassen. Und wenn ihr die Diskussion der letzten Wochen irgendwie in Europa mitbekommen habt, wisst ihr, dass das auch eine leider sehr aktuelle Form von ja, wie auch immer man es nennen will, Rassismus ist, wenn man sich, also und zwar eben nicht nur in, also keineswegs nur in Westeuropa, wir haben vorhin kurz drüber geredet im Vorgespräch, das ist ja wirklich ein gesamteuropäisches Phänomen, gerade in den osteuropäischen Staaten gibt es einen wirklich auch lebensbedrohlichen Antiziganismus, gerade wenn man sich Ungarn oder die Slowakei anguckt, ja, da gibt es Bombenanschläge auf Roma-Siedlungen und solche Sachen, und in Frankreich gibt es im Augenblick diese Massenausweisungen und solche Sachen, also das hat durchaus eine große Aktualität. Offensichtlich fungiert dieser Antiziganismus als eine Art Ergänzung der antisemitischen Projektion, wobei allerdings, das ist wieder ein Unterschied, dieser antisemitischen Projektion doch eine größere sozusagen projektive Reichweite zukommt als dem Antiziganismus. Es gibt einen Autor, der sich schon relativ lange beschäftigt, Wolfgang Wippermann, ich weiß gar nicht, ob Historiker, Politikwissenschaft, keine Ahnung, Prof in Berlin auf jeden Fall. Der hat in seinen Studien, wie ich finde, sehr gut gezeigt, aber eben nur beschreibend gezeigt, dass beim Antisemitismus und beim Antiziganismus durchaus zahlreiche Gemeinsamkeiten existieren, weil aber eben nur so ein phänomenologisches Vorgehen hat, also immer das nur beschreibt, was sich da eigentlich äußert, kann er letzten Endes, wie ich denke, keinen ideologiekritischen Begriff von diesem Antiziganismus entwickeln. Während er sich nämlich beständig die Frage stellt, und das findet man nicht nur bei ihm, sondern prinzipiell so in der Forschung, während er sich beständig die Frage stellt, ob nun Juden oder Roma mehr gehasst werden, also manchmal hat man so das Gefühl, wenn man so in den Büchern liest, das ist wie so ein Wettlauf, ja, wo er dann versucht irgendwie, und weil halt bisher alle sich mehr mit dem Antisemitismus beschäftigt haben, versucht er halt zu zeigen, ja, eigentlich werden die Roma noch viel mehr gehasst und eigentlich sollte man sich deswegen mehr damit beschäftigen. Ich glaube, das ist eine absurde Fragestellung. Es ginge eigentlich viel eher darum zu fragen, inwieweit sie anders gehasst werden. Ja? Also ob in diesem Hass sich was anderes ausdrückt als in dem klassischen Antisemitismus, ja? Und nicht da so ein Wettlauf des Verfolgtseins oder irgendwie sowas zu machen. Der Antiziganismus kann also, denke ich, genauso wie der Antisemitismus mit einem einfachen Rassismusbegriff nicht ausreichend erfasst werden. Der Antiziganismus, den kann man vielleicht so als eine Art Mischform aus Elementen des Antisemitismus und des Rassismus begreifen. Und wenn man sich das dann, wenn man das sich empirisch anschaut, kann man das sehr leicht zeigen. Ja, es gibt einerseits, gibt es so klassische, eher aus dem Rassismus bekannte Vorstellungen, wo die Leute als minderwertig, unterwertig dargestellt werden. Die sind dreckig, die arbeiten nicht, die sind faul. Also all das, was man so dem Neger ja, irgendwie auch zuschreibt. Also wo eher dieses eigentlich Naturhafte dargestellt wird. Gleichzeitig gibt es aber ja nach wie vor diese Vorstellung des Herumzigeuners, des ewigen Wurzellosen und Heimatlosen. Und das sind Sachen, die einen ja doch viel eher dann an diese antisemitischen Projektionen erinnern. Ja, das ist der Hassfährt, der ewig herumziehende irrende Jude, der niemals irgendwie heimisch werden kann und Wurzeln schlagen kann und deswegen auch keinen Staat und keine Nation gründen kann. Das sind ebenfalls Sachen, die in diesem Antiziganismus, also im Hass auf Sinti und Roma, sich ausdrückt und auch in dieser Bildsprache sich dann wiederfindet. Also nur um das illustrieren, was ich damit meine, dass das so eine Art Mischform aus beiden projektiven Dingen ist. Wir lassen sich aber nun unabhängig von dem Antiziganismus sozusagen idealtypisch die Unterschiede von Rassismus und Antisemitismus fassen. Ich habe vorhin schon gesagt, lange Zeit ist der Antisemitismus ja gar nicht als eigenständiges Phänomen wahrgenommen worden, gerade in der Linken nicht, gerade in der marxistischen Literatur ist der Antisemitismus eben oft nur als eine Art Unterform des Rassismus begriffen worden, und das sollte dann eigentlich auch mal schon die ganze Erklärung des sowohl des Rassismus als auch des Antisemitismus sein. Ich denke dagegen, dass es ganz, ganz klar ist, dass Rassismus und Antisemitismus in einem jeweils unterschiedlichen Verhältnis zur Wertverwertung und dem ihr eigenen Fetischismus, diesem fetischistischen, mystifizierenden Bewusstsein stehen. Sie nehmen offensichtlich auch im Bewusstsein der wahren Subjekte, also Rassismus und Antisemitismus, nehmen offensichtlich einen unterschiedlichen Stellenwert ein. Sie bedienen unterschiedliche Bedürfnisse dieser bürgerlichen Subjektivität. Dieses bürgerliche Subjekt ist offensichtlich nicht in der Lage, sowas wie Identität aus sich selbst heraus zu gewinnen. Es erlangt sie, so schreibt Joachim Bruhn in einem, wie ich finde, eines der wichtigsten Bücher der letzten 20 Jahre, nämlich dem Buch Was ist Deutsch? Nein, Was Deutsches, so heißt es richtig, zur kritischen Theorie der Nation, im Sci-Raff Verlag erschienen, 1994 bereits, im Augenblick leider vergriffen, aber angeblich soll es im Frühjahr, heißt es inzwischen 2011, neu aufgelegt werden. Bei Sci-Raff weiß man immer nicht so genau, wie lange es da wirklich dauert. Aber das ist ein, also vieles, worauf ich mich hier beziehe, gibt es auch im Internet. Also ein Aufsatz aus diesem Buch, nämlich ein Aufsatz, der genau sich mit dem Unterschieden von Rassismus und Antisemitismus auf einer ideologiekritischen Ebene auseinandersetzt. Ja. Joachim Bruhn schreibt da, dieses bürgerliche Subjekt erlangt diese Identität nur in einem Prozess einer ständigen Abgrenzung und eines, und das finde ich eine sehr treffende Formulierung, eines permanenten Zwei-Fronten-Krieges gegen das Unwerte und gegen das überwertige Leben. Die Abgrenzung gegen die Unterwertigen findet dann im Rassismus seinen Ausdruck, gegenüber die als überwertig, also auch überlegen wahrgenommenen, richtet sich der Antisemitismus. Den Opfern des Rassismus wird ja gerade nicht ihre Überlegenheit vorgeworfen, sondern ihre Unterlegenheit. Nicht gegen ihre Allmacht also richtet sich der Rassismus, sondern im Gegenteil gegen ihre Ohnmacht. Juden hingegen gelten als gerade eben allmächtig in ihrer Abstraktheit, also so wie der Antisemitismus das wahrnimmt, in ihrer Abstraktheit beherrschen sie für das antisemitische Bewusstsein die ganze Welt. Ihre Identifikation mit der abstrakten Seite der kapitalistischen Warenwirtschaft, und das ist eines der zentralen Elemente des modernen Antisemitismus, ja, die Identifizierung mit diesen als abstrakt, bedrohlich, volksfremd, zersetzend wahrgenommenen Elementen des kapitalistischen Verwertungsprozesses und nicht nur dessen, auch des politischen Prozesses, müsste man noch dazu sagen. Ihre Identifikation also mit dieser abstrakten Seite der kapitalistischen Warenwirtschaft, also mit dem Wert, macht sie zur Personifikation des globalen Prinzips subjektloser Herrschaft. Wenn man das so relativ allgemein formuliert, muss man natürlich betonen, dass es sich, wie gesagt, um eine Art idealtypische Bestimmung geht, also um eine Art allgemeine begriffliche Bestimmung sowohl von Rassismus und Antisemitismus. Denn natürlich finden sich auch im rassistischen Bewusstsein Fantasien von einer Allmächtigkeit, von einer Überlegenheit der Rassifizierten. Insbesondere wenn man sich so diese sexualisierten Bilder in rassistischen Vorstellungen genauer anguckt, findet man sowas. Zum Beispiel diese Vorstellung von angeblicher sexueller Omnipotenz, die es gerade gegenüber Schwarzen sehr, sehr häufig gibt. Die allerdings natürlich an der Einschätzung der Opfer des Rassismus als Unterwertige, denke ich, überhaupt nichts ändert und eigentlich nur diese Reduzierung der Rassifizierten, ja, also durch einen rassistischen Blick eben auch heute noch zu einer Rasse geformten Leute, die überhaupt nichts an der Reduzierung dieser Rassifizierten auf die erste Natur eigentlich nur um eine weitere Facette ergänzt. Und außerdem denke ich, dass selbst bei solchen Sachen, also wo die schon irgendwie als Bedrohung und Überlegen wahrgenommen werden, ja, also zumindest in dem Fall von weißen Männern, ja, panische Angst davor haben, dass sie irgendwie ihnen jetzt die weißen Frauen wegnehmen oder überhaupt die Frauen wegnehmen, auch da lassen sich, denke ich, auch bei diesen sexualisierten Vorstellungen, lassen sich durchaus Unterschiede zwischen rassistischen und antisemitischen Vorstellungen ziemlich deutlich aufzeigen, wenn man sich diese Bilder anguckt, die Rassisten und Antisemiten da im Kopf haben. Denn also den Schwarzen oder wie der Rassist dann sagen würde, den Neger, ja, den imaginiert man sich irgendwie so als omnipotenten Immerkönner mit endlos langen Genitalien, sozusagen eine Art Orgasmus-MP oder sowas in der Art. Und dazu kommt dann ziemlich häufig so das Bild des schwarzen Vergewaltigers. Ja. Der Jude hingegen fungiert in so sexualisierten antisemitischen Projektionen als was völlig anderes. Nämlich gerade nicht als Vergewaltiger. Ja, also das gibt es sicher auch irgendwo. Der Antisemitismus liefert einem so gut wie alles. Ne? Also jegliches Bild, was man sich da irgendwie vorstellen kann. Aber es ist ausgesprochen untypisch. Er gilt eben gerade nicht als Vergewaltiger, sondern als Verführer, als hinterhältiger Verderber, der seine Opfer eben nicht mit physischer Gewalt, also wie im Falle der Vergewaltigung durch den Schwarzen, oder durch äußerliche körperliche Reize, wie das dann bei dem muskelbepackten, sehr edlen Wilden sozusagen der Fall ist. Also nicht dadurch, durch physische Gewalt oder seine eigenen äußeren Reize, sein Opfer ins Verderben stürzt, sondern durch seine Art psychische Heimtücke. Ja? Also durch Verführung, ja? Und so ein hinterhältiges Vortäuschen falscher Tatsachen und so etwas. Und das dementsprechende Bild ist dann eben nicht der muskelbepackte, irgendwie mit langen Genitalien ausgestattete große Schwarze, sondern das ist so das des alten, geilen, gekrümmten Bocks. Ja, das ist so der jüdische Verderber der arischen Markt, ja, wenn man das dann irgendwie kennt. Also auch da sieht man diese Unterschiede eigentlich relativ eindeutig. Ich versuche das ein bisschen abzukürzen. Ich merke mich schon, das ist viel länger, als ich gedacht hätte. Ein weiterer Unterschied wäre, oder erstmal kein Unterschied, nämlich was zur Funktionalität, zur Herrschaftsfunktionalität sozusagen. Die Funktionalität sowohl von Rassismus als auch Antisemitismus für die Aufrechterhaltung, für die Fortsetzung von Herrschaft ist, denke ich, völlig offensichtlich. Es handelt sich dabei um sowas wie objektive Funktionalität, würde ich sagen. Im Fall des Rassismus ist sie allerdings viel häufiger als beim Antisemitismus auch als eine Art subjektiv intendierte Funktionalität zu beobachten. Also wo ganz bewusst Rassismus sozusagen als Herrschaftsmittel von irgendwie Leuten eingesetzt wird. Ja, in dieser klassischen linken Vorstellung, das gibt es ja durchaus, man sagt, ja, spalten wir die Leute, dann kommen sie nicht auf blöde Ideen, wie eine Revolution zu machen oder so. Gerade in diesem Fall, also bei diesem mehr oder weniger bewussten Einsatz des Rassismus als Herrschaftsmittel, relativiert sich dieser aber an den grundsätzlichen Erfordernissen der Herrschaft, für die er funktionalisiert werden soll. Das zeigt sich besonders anhand dieses, wie man das früher, ich bin mir sehr unsicher, ob das überhaupt ein sinnvoller Begriff ist, aber wir haben so von einem demokratischen Rassismus gesprochen, hat gesagt, naja, die Tatsache, dass es In- und Ausländer gibt, hat mit der simplen Tatsache zu tun, dass der Staat überhaupt diese Einteilung vornimmt. Ja? Und in der Regel rassifiziert der Staat diese Leute dann ziemlich genau nach seinen eigenen nationalökonomischen Bedürfnissen. Und da sieht man bereits, dass diese Relativierung eines Rassismus durchaus möglich ist. Beim Antisemitismus, der ist, wie gesagt, der mag auch herrschaftsfunktional sein, aber ich würde behaupten, dass diese Relativierung bei einem wirklichen Antisemitismus eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Das beste Beispiel dafür ist der nationalsozialistische Antisemitismus. Wenn man gesehen hat, dass selbst, wo der, also nach so reinen Kriterien der Aufrechterhaltung von Herrschaft, völlig dysfunktional war der Antisemitismus. Auch die Vernichtungspolitik war völlig dysfunktional. Die hat nicht, wie so manche linke Historiker oder Ex-Linke, Leute wie Götz Ali oder so, immer behauptet haben, die haben von einer Ökonomie der Endlösung geredet. Ja, die haben behauptet, so das fürchterlichste Zitat von denen aus den 80er Jahren, glaube ich, schon, haben wir bis heute gemerkt, die Endlösung war ein Versuch, die soziale Frage in Polen zu lösen. Das ist wirklich hirnverbrannter Quatsch. Das widerspricht doch völlig dem Selbstverständnis des nationalsozialistischen Antisemitismus. Die wollten Juden nicht umbringen, um die soziale Frage zu lösen, sondern die wollten Juden umbringen, weil das Juden waren. Ja, weil sie in ihrem antisemitischen Wahn die für die Verderber der Welt gehalten haben. Und sie haben das selbst noch gemacht, als sie gerade dabei waren, Krieg zu verlieren. Ja, also als Deutschland gerade unterging, was ihnen angeblich so heilig war, haben die immer noch Transportkapazitäten zur Verfügung gestellt, um von der letzten griechischen Insel jüdische Kinder durch halb Europa zu kutschieren. Ja, das ist ein unglaublicher logistischer Aufwand, wo man jede einzelne Form von Logistik irgendwie in der Ostfront gebraucht hätte, um sie bis nach Polen in eigens dafür gebaute Lager und Todesfabriken zu bringen, um sie dort in den Ofen zu schmeißen, um für alle Zeit die Bedrohung durch das Weltjudentum aus der Welt zu schaffen. Das ist vollkommen wahnsinnig, sowas zu machen. Ne? Was leider kein Argument dagegen ist, dass man das nicht macht. Ja? Nur, man muss, glaube ich, diese Irrsinnigkeit begreifen, um zu verstehen, mit was für einer Bedingungslosigkeit dieser antisemitische Wahn dann in die Tat umgesetzt wird. Und das ist tatsächlich anders beim Rassismus. Das merkt man selbst noch bei einem der blutigsten rassistischen Feldzüge, nämlich dem Vernichtungskrieg, den die Nazis im Osten dann eben nicht gegen Juden, sondern gegen sogenannte slawischen Völker geführt haben. Da war eine gewisse Relativierung möglich. Warum? Weil die Rassifizierten eben gar nicht als diese existenzielle Bedrohung wahrgenommen wurden. Ja, weil, wie gesagt, die sind ja minderwertig, die können ja, dem traut kein Mensch zu, die können auch noch Millionen sein, die können niemals die Welt beherrschen. Ja. Die Juden können das sogar noch, solange es 3 jüdische Kinder auf Korfu gibt. Ja, dann bleibt die Gefahr bestehen. Das verdeutlicht vielleicht den Unterschied irgendwie so. Ja. Das soll den Rassismus irgendwie nicht verharmlosen oder so. Ja. Also diesem rassistischen Feldzug gegen das Slaventum sind Millionen von Menschen zum Opfer gefallen. Ja. Oder auch im Kolonialismus und so, das braucht man hier niemandem erzählen. Das sind Millionen von Opfern produziert. Nur man muss trotzdem verstehen, dass diese Bedingungslosigkeit beim Antisemitismus wirklich eine Besonderheit ist. Ja? Der muss aus seiner eigenen Logik heraus bis zum absolut Letzten gehen. Ja? Rassismus und Antisemitismus sind aber eben nicht nur in unterschiedlicher Weise, in unterschiedlichem Ausmaß objektiv herrschaftsfunktional, sondern, ich habe das vorhin schon angedeutet, sie erfüllen auch für das Bewusstsein der bürgerlichen Subjekte eine unterschiedliche Funktion. Das bürgerliche Subjekt ist, habe ich auch schon gesagt, als solches nichtig. Es erlangt seine Identität eben erst durch diese Abgrenzung gegenüber Minderwertigen einerseits und Überwertigen andererseits. Wenn man das irgendwie versucht zusammenzufassen, ja, also das war eh schon sehr komprimiert, aber wenn man das versucht nochmal irgendwie auf den Punkt zu bringen, in beiden Fällen, sowohl beim Rassismus als auch im Antisemitismus, handelt es sich um fetischistische Reflexionen der bürgerlich-kapitalistischen Warenproduktion. Und es handelt sich um Bedrohungsszenarien, die sich diese staatsbürgerlichen Warensubjekte halluzinieren. Im Rassismus wenden sie sich gegen ihre Rückführung auf die erste Natur, wobei natürlich mit diesem regressiven Rückführen ins Naturhafte gleichzeitig immer ein bisschen geliebäugelt wird. Ja, also das ist ja etwas, was man irgendwie auch attraktiv findet. Im Antisemitismus hingegen imaginieren sie sich die Vernichtung, ihre eigene Vernichtung durch den überlegenen Geist, durch die Allmacht des Abstrakten, einer Vernichtung, der sie durch die Vernichtung dieser Abstraktheit zuvorzukommen gedenken. Nochmal, was vollkommen Wahnhaftes, aber etwas, was diese Wahnhaftigkeit ist eben kein Grund, das irgendwie bleiben zu lassen, ganz im Gegenteil. So gesehen kann man also sagen, Rassismus wäre die Biologisierung realer Produktivitätskraftgefälle. Der Antisemitismus hingegen müsste verstanden werden als die Biologisierung der abstrakten Dimension des globalen Kapitalismus. Das ein wenig zu dem, wie man vielleicht den Zusammenhang von Rassismus, Antisemitismus und eben der kapitalistisch verfassten Gesellschaft irgendwie versuchen kann, auf einer theoretischen Ebene auf den Punkt zu bringen. Nun hatte ich gesagt, dass ich auch gerne noch ein paar Sätze zur Nation und zum Nationalstaat sagen würde, weil natürlich das, was heute an Ausgrenzung, an Diskriminierungen und auch an Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft stattfindet, viel weniger mit so einem klassischen rassistischen Vorstellungen zu tun hat, sondern in erster Linie mal damit, dass es Nationalstaaten gibt, die also eine Art nationalen Produktionsraum des Kapitals konstituieren und dort der Staat als Gewaltmonopolist für sich das Recht in Anspruch nimmt, gewissen Menschen Rechten zuzugestehen und anderen eben nicht. Ja? Und dadurch es ist halt dann die Frage, ob man das tatsächlich unter Rassismus eigentlich fassen soll oder ob man dafür irgendwie eine andere Form von Begriff finden muss. In der bürgerlichen Gesellschaft ist ja leider niemand einfach nur Mensch oder Individuum, sondern immer bürgerliches Subjekt. Und das heißt, die Menschen sind mit all ihren menschlichen Regungen, ihren Empfindungen, ihren Bedürfnissen und allen möglichen anderen in dieses Korsett der bürgerlichen Subjektivität gezwängt. Und diese Subjektivität bedeutet, dass sie sowohl Warenmonaden als auch Staatsbürger sind. Also sie müssen sich irgendwie produktiv verwerten und sie müssen staatsloyal sein. Das sind so die beiden Grundbestimmungen sozusagen, der auch wir alle hier leider, das ist ja das Schlimme an dem Ganzen, unterliegen. Und als solche eben auch Staatsbürger sind sie stets natürlich Nationalstaatsbürger, also Angehörige einer Nation. Und das ist, wie gesagt, ziemlich entscheidend für das, was man gemeinhin unter Rassismus oder Ausländerhass, Fremdenfeindlichkeit und so weiter und so fort betrachtet. Der Nationalismus ist eine objektive Form des Wahns, der die qua Ökonomie verhängte und qua Politik verwaltete potenzielle Überflüssigkeit der Arbeitskraftbehälter, also der Arbeitskräfte, der Arbeitenden, der was weiß ich, Gewerkschaftsmitglieder und auch Nichtmitglieder, wie auch die permanente Überflüssigkeit des Menschen als Individuum zwar verschleiert, der aber gleichzeitig dieser Nationalismus die Subjekte dazu bringt, nach eben diesem Schleier geradezu zu lechzen. Die Angst vor der eigenen Überflüssigkeit lässt die Subjekte nach dieser, man könnte sagen, realen Lüge der Nation geradezu verlangen. Das heißt, der Nationalismus ist eine notwendige Ideologie, zumindest für all jene, die sich nicht ganz bewusst in ein kritisches Verhältnis zu Staat und Kapital setzen. Dieses Dasein als Nationalstaatsbürger und damit immer quasi als tätige Nationalisten auch. Ja? Also Nationalismus beginnt nicht dann erst, wenn irgendjemand Deutschland über alles schreit und irgendwie alle anderen umliegenden Länder angreift, sobald man sich in irgendeiner Form positiv auf eine, sei es real existierende oder irgendwann in der Zukunft mal zu schaffende Nation bezieht. Ja? Das wäre eine etwas weitergehende Definition von Nationalismus. Dieses Dasein als Nationalstaatsbürger ermöglicht quasi die endgültige Affirmation, die endgültige Zustimmung, gerade dazu die Einfühlung in Staat und Kapital. Diese bürgerliche Subjektivität, die Warentausch und Produktion will und auch wollen muss, muss also auch das organisierte Gewaltmonopol wollen, den Staat. Da dieser in Form des Nationalstaats existiert, ist eben dann die Verkörperung dieser wahren Monaden, und zwar unabhängig von ihrer sogenannten Klassenzugehörigkeit, also egal ob in einer bourgeoisen oder in einer proletarischen Ausprägung, eigentlich nur als aktiver Nationalist oder aktive Nationalistin zu haben. Nochmal sehr komprimiert und theoretisch mit Bezug auf das schon erwähnte, sehr gute Buch von Joachim Brunner auf den Punkt gebracht. Die aus dem Fetischismus der bürgerlichen Produktionsweise resultierende negative Vergesellschaftung bringt offenbar die Notwendigkeit einer verdinglichten Darstellung der gesellschaftlichen Beziehungen hervor. Die Herrschaft dieser als abstrakt, ja nicht nur wahrgenommen, sondern wirklich abstrakten Wertverwertung erzwingt offenbar die Existenz der Nation als etwas scheinbar Allgemeinem und Wahren. Das heißt, diese Nation dient als das positive Konkretum, auf das man sich gemeinschaftlich beziehen kann, auf das sich diese ganzen Subjekte beziehen kann, die ja nicht, wie es in der Alltagssprache so ein bisschen beschönigend heißt, sich als Tauschpartner gegenübertreten, sondern eher als Tauschgegner in der heute existierenden Ökonomie. Habe ich vorhin schon gesagt, das bürgerliche Subjekt ist, dessen zentrale Bestimmung ist es, die Anforderung an es, ist es sowohl staatsloyal als auch herrschaftskompatibel zu sein. Es muss, soll und es will in der Regel ja auch sowohl benutz- und vernutzbar als auch ein verwertbarer Kapitalteil sein. Und genau das, also durch die Benutzung durch das Kapital zur Verwertung des Werts beizutragen, wird ihm aber permanent vorenthalten, weil der Kapitalismus bekanntlich eine krisenhafte Sache ist, ja, und zwar nicht irgendwie alle heilige Zeit mal, sondern eigentlich permanent und dementsprechend permanent auch einfach, also salopp gesagt, Arbeitslosigkeit halt existiert und Leute also aus dem Produktions- und Verwertungsprozess rausfallen, eine, so wie Marx hat das genannt, eine industrielle Reservearmee bilden, also ein Heer von Arbeitslosen, auf das dann halt, wenn die Krise ein bisschen überwunden ist, wieder zurückgegriffen werden kann. Das wird ihm also verwehrt. Um die Identität dennoch aufrechterhalten zu können, wird dieses Subjekt umso loyaler, dient sich, vom Kapital verstoßen, dann umso heftiger dem Souverän an, dem man in letzter Konsequenz bekanntlich das eigene Leben zur Verteidigung der Nation anbietet. Das kennt man also gerade so in Ostdeutschland, das ist in den 90er Jahren gesehen, da konnte man das so ein bisschen auf die Formel bringen, je arbeitsloser, desto Bundeswehr. Ja. Die Summe dieser nationalen Subjekte nennt man dann gemeinhin das Volk, eine objektiv gewordene Ideologie, welche die in Subjektform gebannten Individuen homogenisiert. Dass das so passiert, ja, also auch das, wie ich das gerade dargestellt habe, man wird vom Kapital verstoßen und dient sich dann umso loyaler dem Staat an, das ist in der Regel so, das ist aber keine Zwangsläufigkeit, das ist kein Automatismus, das bleibt natürlich das gibt immer einen Moment einer Entscheidung darin, ja, weil theoretisch könnten die Leute auch völlig anders darauf reagieren und sich dann mal Gedanken über die Grundstruktur kapitalistischer Warenproduktion machen und zu dem Schluss kommen, dass es nicht sinnvoll ist für sie selber, sich darin weiter einzurichten und sich jetzt womöglich noch mehr als dem Staat ranzuwerfen und tätiger Nationalist zu sein, sondern sie könnten ja auch einfach kommunistischer Kritiker des Kapitalismus werden. Ja. Würde ihnen letzten Endes besser bekommen, weil bekanntlich der Kapitalismus nicht die Interessen der überwiegenden Mehrheit der Menschheit vertritt und gewährleisten kann. Dass sie aber in der Regel nicht diesen Schritt machen, das hat eben genau mit solchen Sachen wie Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus sehr viel zu tun. Ja? Also dass die Leute gegen ihre, früher hat man das, objektiven ökonomischen Interessen handeln, das liegt unter anderem darin, dass sie eben eine Art psychischen Mehrwert daraus ziehen, dass sie irgendwie einen permanenten Kampf gegen die als überwertigen und unterwertigen Wahrgenommenen sehen oder als tätige Nationalisten halt gegen die Ausländer und alle, die nicht dazugehören. Ja? Und sich also lieber mit der Frage beschäftigen, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, anstatt sich mit der Frage zu beschäftigen, warum sie eigentlich ein Dasein als produktiv verwertbarer Kapitalteil fristen müssen, was bekanntlich nicht besonders angenehm ist. Überspringen wir nochmal ein paar Sachen, weil sonst wird das alles so lang. Das Problem ist also, dass weder die Zugehörigkeit zum Volk noch die Affirmation von Tauschstaat und Nation den Subjekten eine Garantie für ihre produktive Vernutzung bietet, die bekanntlich, so man nicht selber über Kapital verfügt, die in einer kapitalverwertenden Gesellschaft die einzige Möglichkeit individueller Reproduktion darstellt. Weil das so ist, drängen sie permanent zur Artikulation dieser konformistischen Rebellion. Und Ausdruck dieser konformistischen Rebellion sind dann eben genau solche Sachen wie Antisemitismus, Rassismus oder eben auch viele Formen des Nationalismus, die insofern als eben nicht als irgendwas Zufälliges, Hinzutretendes begriffen werden können und auch nichts sind, was irgendwie ein paar Neonazis, Rechtsradikale oder in Österreich Freiheitliche propagieren, sondern das sind in gewisser Weise Basisideologien einer kapitalverwertenden Gesellschaft, wenn man das versucht so zu begreifen, wie ich das hier kurz dargestellt habe. Ja, nachdem ich schon fast eine Dreiviertelstunde rede, belasse ich es mit diesen etwas theoretischeren Ausführungen erstmal an dieser Stelle und habe gesagt, ich will am Schluss dann nochmal kurz auf diese Form des Antirassismus zurückkommen. Ich glaube, dass das, was heute in der Regel unter Antirassismus firmiert, ja, es gibt ja ganze Gruppen, die sich also die das im Namen tragen und die sich also sozusagen zur Hauptsache ihrer Gesellschaftskritik erklären, dass sie antirassistisch seien. Ich glaube, dass es so gut wie keine dieser Gruppierungen gibt, die auch nur annähernd etwas mit dem Versuch so einer theoretischen Bestimmung von dem, was Rassismus eigentlich tatsächlich ist, anfangen könnten. Das würde ihnen nämlich genau das verunmöglichen, was ich eingangs von Clemens Nachtmann zitiert habe, dass sie diesen Rassismusbegriff und damit auch ihren Antirassismus eigentlich vielmehr als eine Art Ticket verwenden, womit sie versuchen, irgendwie Leute zu diffamieren, die halt ein paar Sachen aussprechen, die irgendwie gerade nicht zur linken Gesinnung passen, ja, die irgendwie gerade angesagt ist. Und das merkt man ganz besonders an dieser elenden Mode, oder das ist inzwischen das ist keine Mode mehr, sondern eine Art durchgesetzten Begriffs der sogenannten Islamophobie. Ich glaube, dass das überhaupt kein sinnvoller Begriff ist, um sich Gedanken darüber zu machen, wie man das bezeichnen sollte, was natürlich in Europa stattfindet, nämlich eine massive Hetze, gar nicht so sehr gegen den Islam, sondern gegen individuelle Moslems. Ja, natürlich gibt's das. Und gerade also in Wien ist am Wochenende Gemeinderatswahl, da tritt die FPÖ an. Und die macht natürlich genau das. Ja, die hetzt massiv gegen Moslems und die formuliert überhaupt keine Kritik am Islam. Ja? Im Gegenteil, die findet den Islam ja sogar ganz okay. Gibt es ein Grundsatzpapier von der FPÖ, ja? Wo sie klipp und klar ihre Ehrerbietung gegenüber dem Islam formuliert, solange er sich dort aufhält, wo er hingehört. Das heißt, die haben eine Art ethnopluralistisches Weltbild, diese Leute, ja? In dem hat der Islam natürlich einen Platz. Die finden den Islam sogar gar nicht so schlecht, weil sie nämlich diese anti-westlichen Ressentiments, die teilen sie ja mit dem Islam. Ja, die finden den Islam super, weil der nämlich auch gegen Israel und die Juden und die USA und alles sind, was halt so Nazis oder eben auch Freiheitliche genauso hassen. Ja. Aber der muss halt da sein, wo er hingehört. Ja. Das ist aber die Frage, wie man das dann fassen kann, wenn die dann gleichzeitig in Österreich oder in Europa allgemein natürlich hier gegen individuelle Moslems hetzen. Ja. Mit dem Begriff der Islamophobie kann man das meiner Meinung nach überhaupt nicht gut auf den Punkt bringen. Dieser Begriff der Islamophobie ist meiner Meinung nach wirklich ein politischer Kampfbegriff. Islamophobie oder früher eben auch Islamfeindlichkeit. Der Vorwurf der Islamfeindlichkeit kam unter anderem erstmals im globalen Maßstab 1979 auf, und zwar im Iran. Jetzt komme ich doch nochmal auf den Iran zu sprechen, nachdem ich schon heute über was anderes reden muss. 1979 gab es im Iran diese Revolution von Khomeini und diesen Islamisten, und die Frauen, die sich damals massenhaft gegen die Einführung der Zwangsverschleierung gewehrt haben, denen wurde vom iranischen Regime dann Islamfeindlichkeit vorgeworfen. Ja? Da kommt dieser Begriff historisch eigentlich her. Ja. Inzwischen gibt es sogar den Begriff Iranophobie, ja, das ist halt jetzt weg, es soll ja um Rassismus gehen, aber Islamophobie, das ist eine Art Kampfbegriff, der versucht, jegliche Form der Kritik am Islam und nicht nur am Islamismus, weil es geht um mehr, es geht nicht nur um eine Kritik am Islamismus, es geht natürlich um eine Kritik am Islam, was ich weiß, mir ist auch vollkommen schleierhaft, warum das irgendwie verwerflich sein sollte, gerade für eine Linke, ja, eine Religion zu kritisieren. Und zwar jenseits von so einer ganz abstrakten Religionskritik, wo man sagt, ja, Religion ist sowieso, ne, die sind alle gleich schlecht. Das stimmt nicht, die sind nicht alle gleich schlecht. Ja? Genauso wenig wie alle Staaten nicht gleich schlecht sind, so, ja. Obwohl man als materialistischer Kritiker eine allgemeine Staatskritik formuliert, weiß man ja, dass es irgendwie einen Unterschied gibt zwischen, ich weiß nicht, Großbritannien und dem Iran oder zwischen Israel und Saudi-Arabien oder China und Island oder so. Ja, das sind alle Staaten, die einer prinzipiellen Staatskritik unterzogen gehören, aber man ist sich doch bewusst über die Unterschiede, die dort existieren. Und genau das Gleiche gilt für die Religion. Man kann auch da nicht einfach so eine abstrakte Religionskritik formulieren, sondern man muss die Religionen als Einzelnes und ihren jeweiligen auch philosophisch-theologischen Bezügen ernst nehmen und sich dann angucken. Ja. wie die denn so sind, wie die zum Beispiel zum Gedanken der materialistischen Kritik und Aufklärung stehen, wie das Verhältnis dazu ist, ja, ob sie selber aus sich heraus Aufklärungspotenziale entwickeln oder ob sie ganz im Gegenteil, und das ist in den dominierenden Strömungen des Islams meiner Meinung nach viel eher der Fall, genau diese Aufklärung verhindern. Ja. Und das alles hat weder mit Islamophobie, weil das gerade dieser Begriff der Phobie ja eine Art krankhafte Hysterie und Angst unterstellt, und schon gar nichts mit Rassismus zu tun, weil es in dem Fall überhaupt nicht um irgendwie das geht, was ich anfangs beschrieben habe, nämlich eine vererbbare Pigmentierung der Haut, die nun mal unterschiedlich ist bei Menschen, sondern es geht um ein Glaubenssystem. Ja? Und das ist was vollkommen anderes. Besonders ekelhaft, finde ich, wird das, wenn man diesen Begriff Islamophobie dafür verwendet, und ich glaube, das ist sogar einer der Gründe, warum er überhaupt in die Welt gesetzt wurde, um ihn auf eine Stufe mit dem Antisemitismus zu stellen. Es gibt kaum noch eine Konferenz, wo man sagen kann, man macht jetzt eine Konferenz über Antisemitismus. Sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch auf politischer Ebene im Rahmen der Europäischen Union. Das läuft heute immer unter Konferenz gegen Antisemitismus und Islamophobie. Ja? Wenn das mal nicht der Fall ist, kann man sich sicher sein, dass irgendwelche bescheuerten Islamverbände herkommen und sich beschweren und sagen, ja, natürlich sind wir dafür, dass man auch sich mit dem Antisemitismus beschäftigt, der ist ganz schlimm und böse. Und damit meinen sie natürlich, wenn sich jemand hinstellt und sagt, die Juden sind unser Unglück, ja? Weil mit vielen anderen Formen des Antisemitismus haben die überhaupt kein Problem, sondern im Gegenteil sogar Protagonist genau dieses Antisemitismus. Da sagen sie also, ja, natürlich muss man den Antisemitismus kritisieren, aber dann bitte auch die Islamophobie kritisieren. Und allein dadurch wird das natürlich einfach auf eine Stufe gestellt. Und das ist geradezu skandalös. Ja? Also diese Ressentiments gegenüber Moslems, ja, oder sagen wir es sogar noch anders, diese Projektionen, bei denen Moslems als projektive Fläche verwendet werden, was man verstärkt in den letzten Jahren natürlich beobachten kann, ja, was es in der Form seit ein paar Jahren gibt, mit einer 2000 Jahre alten Verfolgungs- und letzten Endes Vernichtungspraxis auf eine Stufe zu stellen, ist völlig irrsinnig. Und ein weiterer Punkt ist, das, was im Antisemitismus Juden und Jüdinnen unterstellt wird, ja, gerade diese Weltverschwörung und so, das ist beim vielen Ausprägungen des Islams ja überhaupt keine Projektion, sondern das ist etwas, was von maßgeblichen islamischen Gruppierungen genauso formuliert wird. Ja? Also die Protokolle der Weisen von Zion, ja, wo Juden genau das unterstellt wird, ist völliger Irrsinn und Ausdruck und mit Kern des Antisemitismus. Der Hamas oder dem iranischen Regime zu unterstellen, dass sie den Banner Allahs auf der ganzen Welt pflanzen wollen, das ist überhaupt keine Verschwörungstheorie, sondern im Gegenteil, das ist das, was sie in ihren Schriften selber genauso proklamieren. Vor dem Hintergrund ist eine Angst vor dem Islamismus sowieso und auch vor den Mainstream-konservativen Ausprägungen des Islams vollkommen gerechtfertigt und hat schon deswegen überhaupt nichts mit irgendwie Rassismus oder irgendwie so etwas zu tun. Ja? Also da gibt's einen realen Grund auch für Angst, ja? Den Leute irgendwie artikulieren, nämlich vor allem die Leute, die in erster Linie Opfer von sowas werden, und das sind in erster Linie emanzipierte Frauen, Homosexuelle und Juden. Ja? Also dass gerade solche Leute irgendwie ihr Unwohlsein darüber artikulieren, dass der Islam in seinen dominierenden Ausprägungen, und die sind nicht sehr sympathisch, natürlich auch in Europa deutlich Siege verzeichnet, ja, und seine Vorstellung davon, wie Gesellschaft organisiert werden soll, seine Vorstellung davon, wie Rechtsprechung aussehen soll, verstärkt in den letzten 10 Jahren auch in Europa etabliert. Das ist etwas, was einem völlig zu Recht Angst macht und was man dementsprechend nicht nur kritisieren, sondern entschieden bekämpfen sollte. Und damit höre ich erstmal auf, weil jetzt bin ich mir sicher, dass es genügend Stoff zum Diskutieren gibt. Vielen Dank für die geduldige Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr Kraut und Rüben war. Ich habe einleitend eh gleich gesagt, ihr hättet lieber Clemens Nachmann einsetzen sollen. Vielen Dank.